diskutieren immer wieder über diesen Text und auch über den Begriff, der da oft auftaucht, der Wiedergutmachung, weil die Idee ja ist, dass eine Grenzüberschreitung oder eine Verletzung nicht wieder gut zu machen ist. Deswegen finde ich persönlich auch den Begriff einfach nicht so gelungen, dass weder der Anspruch sein kann noch sollte, irgendeine Situation wieder gut zu machen, sondern vielleicht höchstens davon gesprochen werden kann, gemeinsam in einem Raum sein können oder zum Beispiel in einer politischen Gruppe oder Gemeinschaft sein können, wiederhergestellt wird. Und sonst aber so Begriffe wie Verantwortungsübernahme oder das Herstellen von Handlungsfähigkeit da vielleicht vorzuziehen ist.